24/7 ist ein weiterer Song auf eurem neuen Album und da gibt es eine schöne, prägnante Zeile und die heißt Flash mich, crash mich, Gänsehaut total. Warum flasht denn dieser Song so ungemein? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Also als der Song fertig war, waren wir beide geflasht, ja, dass wir imstande waren, sowas mal zu machen. Das ist ja wirklich ein Song, der außer Reihe entstanden ist. Wir haben ja nie gedacht, dass wir mal so ein Lied machen. Aber man weiß ja, dass Martin und ich Kinder haben. Also Martin hat einen Jungen, ich habe zwei Jungen und ein Mädchen und die sind alle jung. Die lieben und mögen alle den Schlager, aber die geben es so unglaublich an, unsere zumindest, und sagen, ach, sowas könnt ihr doch gar nicht. Und es war für uns beide wirklich eine große Herausforderung, mal sowas zu machen. Einfach nur mal eigentlich, um uns und auch unseren Kindern zu beweisen, dass es auch so geht. Ich hoffe, dass unsere Fans uns das nicht übel nehmen und dass denen der Song genauso gefällt wie uns. Wir wissen schon, dass es ein bisschen progressiv ist, aber es war eigentlich ein bisschen mehr als Spaß gemeint. Nichts hinzuzufügen. Ja, 24/7, auch da müssen wir natürlich wieder eine persönliche Frage an euch beide stellen. Und zwar komme ich jetzt mit ein paar Entweder-Oder-Fragen zu Alltagsthemen. Ich würde sagen, da wechseln wir uns mal ab. Ich frage zuerst mal hier wieder den Freddy. Frühaufsteher oder Langschläfer? Definitiv Frühaufsteher. Heute Morgen schon um 5:30. Sehr schön. Martin, Auto oder Fahrrad fahren? Auto. Auf jeden Fall. Darf ich für ihn antworten? Ich kenne die Antwort. Du kannst zumindest die Begründung geben. Vielleicht ist das auch wieder ganz lustig. Na, weil er einfach zu bequem ist. Ja. Ja, auf jeden Fall, Autofahren. Also ich habe wirklich mir Fahrrad zugelegt. Bei uns in Berlin kann man einmal um den großen Mügelsee fahren. Ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad einmal um den Mügelsee gefahren und seitdem steht das Fahrrad im Keller. Ja.